Ich habe einen Garten, der dient mir als Massengrab. Weil ich eine Firma für den Mord gegründet hab. Ich hab die Leichen zugedeckt mit Erde und mit Gras. Ich keinen Platz mehr hab. Ruhen im Frieden in meinem Gassengrab. Willst du wirklich sterben unter